Weiter geht's mit dem Bilanzziehen des diesjährigen Jahrgangs hier in Cannes. Und Anke Lewicke ist weiterhin bei uns. Wir wollen jetzt sprechen vor allem über das Kino aus Frankreich. Der Gastgeber hier traditionell sehr stark vertreten. Auch mit dem bekanntesten Namen. Wir haben ja schon gehört von New York, der am meisten verkaufteste Film. Erstmal hier im Wettbewerb von François Ozon. Lamont Double. Anke, ist das ein preiswürdiger Film? Nee, das ist 50 Shades of Grey, Hochglanz und ein bisschen in psychoanalytischen Kreisen. Also mich hat der Film unheimlich genervt. Natürlich versteht François Ozon sein Handwerk. Es ist ein Horrorfilm und es geht, ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, hier geht es eben um das weibliche Begehren, um eine junge Frau, die sich in ihrem Psychoanalytiker verliebt und der dann sich auf einmal verdoppelt und so weiter. Und mir geht es aber eigentlich, ging mir das regelrecht, ich kann es nicht anders sagen, auf den Geist, weil letztlich war das gar keine Studie über das weibliche Begehren in all seinen Facetten, sondern es ging eigentlich nur darum, dass eine Frau eine starke Hand letztlich sucht. Und das ist mir zu wenig. Und ich bin es auch so müde, dass wir Frauen immer als Objekte im Kino gezeigt werden. Und da muss ich auch mal so weiterdenken. Ich meine, wenn man hier den roten Teppich sieht, da müssen jeden Abend die Frauen eben hochhackig mit tiefen Dekolletés und sonst so weiter da drüber flanieren. Das sind dann die Fotos, die rumgehen. Aber stellt euch mal vor, die würden nicht geschminkt sein, die würden alle nur Anzüge tragen, dann gibt es überhaupt gar keine Sponsoren mehr für das Festival, dann würden gar nicht mehr diese Bilder so rund gehen. Also irgendwie muss man da, finde ich, auch mal auf einer größeren Ebene umdenken. Die Franzosen, das war eine kleine Enttäuschung im Wettbewerb, oder? Also wenn ich mich an den anderen dann, es war, gab vier Filme, aber über zwei haben wir ja schon gesprochen, Rodin von Jacques Doyon, Susanne, das war... Historien, also die Geschichte von Rodin zum wievielten Mal nochmal erzählt und zum 100. seine Liebe zu Camille Claudel, aber auch der Film, den Jörg erwähnt hat, 120 Beats per Minute, der sich so gut verkauft hat, also hat mich auch nicht überzeugt. Da geht es eben um AIDS-Aktivisten, die in den 90er Jahren versuchen, politisch in Frankreich was zu bewegen, aber das irgendwie... Ja, das ist einfach nur eine Nacherzählung. Also der Film macht diese Ängste und Kämpfe von damals gar nicht lebendig. Aber was ich ganz interessant finde, in der französischen Presse wird dieser Film ja tatsächlich als Favorit gehandelt. Und es heißt dann ja eben auch immer, Pedro Almodóvar war auch AIDS-Aktivist, dass der mit dem Film sich sehr identifizieren kann. Und weil Jörg Taschmann das ja auch eben schon gesagt hat, in diesem Jahr, weil es eben nicht so den visuellen einen Überflieger gab, halten sich eben viele tatsächlich an dem Marktwert eines Films fest und dadurch ist er jetzt eben bei der Goldenen Palme-Anwärterei ganz, ganz oben, dieser Film. Erlösung kommt ja vielleicht von den Amerikanern, lasst uns darauf mal gucken. Sofia Coppola war da und die Safdie-Brüder zum ersten Mal im Wettbewerb. Good Time heißt der Film mit Robert Pattinson, einem großen Star. Ist das ein Energiedrink dieses Wettbewerbs gewesen, Anke? Ja, für viele Leute schon. Der Film wurde heftig diskutiert. Nervöse Handkamera, extreme Bruderliebe. Ein Bruder begeht eben ein Verbrechen, um seinen anderen Bruder zu befreien. Und Robert Pattinson spielt diesen Bruder. Und er war so begeistert von den Dreharbeiten, weil sie heimlich in New York mit Handkamera gedreht haben. Und seine größte Sorge war eigentlich immer, dass er nicht erkannt wird. We did these like kind of pockmarks and stuff. And you put these pockmarks on your skin and then just no one recognized you. I mean, we shot an entire movie on the street in New York and not a single person even took a cell phone picture. Like, I mean, it was crazy. Like, I was like, we're shooting stuff on the subway, stealing shots. And my face is right in front of someone's face. And there's a 35mm camera right next to me. And still, like, no one at all. Rush Hour. Ja, sie haben ihn Narben geschminkt und sie haben mitten in New York in der U-Bahn gedreht während der Rush Hour und er wurde doch nicht erkannt. Und ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Dieser Film will uns ja mit in abgelegene Winkel von New York nehmen und auch so ein dreckiges, schmutziges, anderes New York zeigen. Und dann wird ja von der ganzen Presse jetzt zitiert, das sei John Cassavetes. Nein. Das sei, ja doch. Ja, ich zitiere nur, was ich wirklich gelesen habe. Und ich meine, ich fand das eine ordentliche Genreübung, aber auch so ein bisschen so nach Handbuch, so jetzt wird es spannend, jetzt kommt die Musik, jetzt will ich seine Ängste, seine Sorge sehen, deshalb mache ich mal eine Nahaufnahme. Also ich könnte mir den gut weggucken, aber warum der jetzt hier in Cannes so großartig gefeiert wurde, verstehe ich nicht. Immer Gas und keine Ruhe, keine Stille, das war zu anstrengend irgendwann. Ja, dabei habe ich ihn ganz gerne geguckt, weil ich dachte, endlich mal Tempo im Wettbewerb, aber ich stimme zu, dass der da nicht so viel bleibt. Schauen wir noch auf den anderen amerikanischen Film, auf den große Hoffnung gesetzt wurde, Sofia Coppola The Beguiled, ein Remake des Don Siegel-Films von 1971. Ja, die Geschichte eines Yankees im Bürgerkrieg, der verletzt von Frauen in einem Mädchen, also der verletzt war von Frauen in einem Mädchenpensionat in Virginia aufgenommen wird. Anke, hat der dich überzeugt? Ach ja, ich fand auf alle Fälle Sofia Coppola ganz interessant, weil die ja so ihren Themen immer gleich bleibt. Sie sucht ja regelrecht diese Frauengemeinschaften in ihren Filmen und schaut sich dann an, wie Frauen untereinander funktionieren, aber wie Frauen eben mit der Außenwelt auch Korrespondenz aufnehmen. Und deshalb hatte sie eben auch besonders interessiert, dieses Remake zu drehen. Das war, wie man hören konnte, nicht Sofia Coppola. Aber ich kann zusammenfassen, was Sofia Coppola gesagt hätte. Sie hat eben gesagt, das Original wurde gedreht aus der männlichen Perspektive des Soldaten. Deshalb hatte sie unheimlich große Freude daran, das jetzt aus dieser weiblichen Perspektive zu nehmen. Und der Film ist ja auch 35 mm gedreht. Also er ist sehr konzentriert und man kriegt auch so richtig so ein Südstaaten-Feeling, wenn man da in diesem Herrenhaus ist. Und diese Stimmung ist ganz gut eingefangen, aber ich hatte immer das Gefühl, der Film hätte einfach mehr Atem gebraucht, um in Ruhe diese Frauenkonstellation noch so zu durchleuchten. Also mir ist der fast zu hektisch und Colin Farrell als Soldat, um dessen männlichen Körper sie sich jetzt streiten, geht für mich auch nicht richtig auf. Ich meine, im Original war es Clint Eastwood und der hat ja mit seiner Männlichkeit dieses Haus eben von oben bis unten ausgefüllt. Also so... Und viele wichtige Sachen wie die Sklaverei oder es gab auch noch eine Missbrauchsgeschichte im Original, die fehlen dann einfach. Und da reicht die Konzentration vielleicht auf die Frauenkonstellation doch nicht. Aber es ist sicher einer der ruhigsten und schön fotografiertesten Filme hier im Wettbewerb. Wir müssen auf jeden Fall am Ende noch sagen, Anke, was wird die Palme? Gewinnen. Ich habe keinen Favoriten. Ich bin ganz offen und ganz gespannt. Ich gehe da morgen einfach hin zur Verleihung und lass mich überraschen. Patrick? Ich bleibe dabei, dass Die Sanfte von Sergej Losnitzer der Cannes-Film dieses Jahr war und er wird ihn auch gewinnen. Ich hoffe auf Lynn Renzi und You Are Never Really Here. Auch eine gute Wahl. Damit beschließen wir erstmal unsere kleine Bilanz. Vielen Dank, Anke Lewicke. Das Fazit des ganzen Festivals hören Sie dann morgen Abend am Sonntag in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23 Uhr.